Der Onkel von Dieter Hirschberg. Zweiter Teil. Da war ich nun in Rückkirchen. Ich war gekommen, weil mein Vater gestorben war. Mein Onkel hatte mir ein Telegramm geschickt. Leider stand nicht darin, dass mein Vater, trotz Trunkenheit durchaus unschuldig, von einem Autofahrer angefahren worden war, der anschließend Fahrerflucht begangen hatte. Womöglich hatte mein Onkel diese Mitteilung aufgrund eigener familiärer Schwierigkeiten unterlassen. Seine Tochter Edith, meine 17-jährige Cousine, war nämlich seit geraumer Zeit aushäusig, das heißt spurlos verschwunden. Allzu intensiv konnte sie allerdings nicht gesucht worden sein, denn ich fand sie auf Anhieb. Dort, wo man die entlaufenen Kleinbürgerkinder seit einiger Zeit zu finden pflegt. In einem besetzten Haus. Eigentlich hatten wir uns schon am Abend zuvor treffen wollen. In der alten, nun leerstehenden Wohnung meines Vaters. Dort fand ich jedoch nur einen Topf mit angebranntem Reis. Und wurde obendrein noch unsanft geweckt von Russek, dem Hausmeister mit einer Vorliebe für überdimensionale neurotische Schäferhunde, den ich samt seiner orthografischen Schwäche noch aus meiner Kinderzeit kannte. Seine Handschrift als Boxer bewies er mir nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung höchst eindrucksvoll mit einem Magenschlag, dem vermutlich schlagkräftigsten Argument, das ihm zur Verfügung stand. Einen zweiten Schlag versetzte mir meine oben erwähnte Cousine. Von ihr erfuhr ich, dass der Fahrerflüchtige, der meinen Vater zu Tode gefahren hatte, mein Onkel, ihr Vater gewesen sei. Ich hatte mich noch nicht ganz durchgerungen, das zu glauben, da bekam ich von der Polizei eine weitere Version dieses Todesfalls geliefert. Am Tag zuvor hatte man einen, entgegen seinem Spitznamen Happy, eher unglücklichen Ertrunkenen aus der Ruhr gefischt. Der Wagen, in dem er ertrank, war ihm jener, der meinen Vater angefahren hatte. Er gehörte meinem Onkel, war aber als gestohlen gemeldet. Der Tote war angeblich ein intimer Freund meiner Cousine, falls man Zuhälter drogensüchtiger Mädchen als Freunde bezeichnen kann. Als ich meine Cousine auf diese Version ansprechen wollte, war sie verschwunden. Auch mein Onkel war nicht mehr ansprechbar. Ein doppelter Herzinfarkt hatte ihn niedergestreckt. In seiner Wohnung fand ich ein Foto meiner Cousine Edith und musste feststellen, dass jenes Mädchen, das mir in dem besetzten Haus so fantasievoll Auskunft über den Mörder meines Vaters gegeben hatte, nicht meine Cousine Edith gewesen war, sondern eine mir namentlich Unbekannte. Ich fuhr also, um die falsche und die echte Edith zu finden, auf gut Glück ins heruntergekommene Arbeiterviertel Haspe. Fand dort aber nur ein männliches Drogenwrack, das mir wieder einmal eine abenteuerliche Geschichte auftischte. Soeben sei eine Gruppe von Neonazis aufgetaucht und habe Edith entführt. Anführer dieser Truppe sei eben jener Russek, dessen schlagkräftiges Wesen sich mir in ebenso dauer- wie schmerzhafte Erinnerung gebracht hatte. Tatsächlich erfuhr ich, dass Russek und seine Schwarzhemden es sich zur Aufgabe gemacht hatten, in Haspe für Ordnung zu sorgen. Ein eher aussichtsloses Unterfangen in einem Stadtviertel, das sich mit einer überdimensionalen Arbeitslosenquote zu einer Art Bronx des Ruhrgebiets zu entwickeln schien, samt allem, was dazugehört. So etwa ein Drogenumschlagplatz nebst Kinderstrich in einer und um eine Kneipe namens Zum grünen Baum, vor der auch mein Vater den Tod gefunden hatte. Dies und die Tatsache, dass Edith, die echte und die falsche, nebst Clique dort verkehrten, war Grund genug, dem Lokal einen Besuch abzustatten. Das Taxi fuhr über die Stadtautobahn, bog, ohne die Geschwindigkeit zu verringern, in die Ausfahrt ein, fuhr noch ein Stück die Straße entlang und hielt vor dem grünen Baum. Es war kurz vor 9 Uhr abends. Am Himmel fand ein drittklassiger Sonnenuntergang statt. Er war immer noch zu gut für diese Gegend. Der grüne Baum sah aus wie ein Landgasthof aus der guten alten Zeit. Zwei Buchen lugten über das Dach und winkten mit ihren Zweigen. Auf dem Parkplatz standen ein paar LKW herum. Aber weit und breit keine ausgemergelten Junkies oder täschchenschwingenden Nymphen. Wenn dies hier der heroinverseuchte Babystrich war, fand er offensichtlich im Saale statt. Mein höfliches Guten Abend klang in der Stille des Lokals wie ruhestörender Lärm. An der Theke standen eine Reihe Biertrinker. Breite Schultern bedeckt mit Baumwollhemden. Auf dem Tresen eine Reihe von Pilzgläsern, ordentlich aufgereiht wie Alleebäume. Die Tische waren kleine, einsame Inseln in einem Meer der Stille. Es war hier so lebendig wie in einem katholischen Gemeindezentrum am Karfreitag. Ich setzte mich an einen der leeren Tische. Der Wirt lugte zwischen den Rücken seiner Gäste hindurch zu mir hin. Ich bestellte geistesgegenwärtig einen Pilz. Plötzlich kam von der Straße her ein dumpfes Grollen. Das unverkennbare Geräusch schwerer Motorräder. Eine Minute später kamen zwei Mädchen herein. Sie waren 19, 20, trugen enge Jeans und ledernes und stromlinienförmige Haarschnitte. An der Theke wurden sie lebhaft begrüßt. Sie verlangten mehrere große Flaschen Cola, eine Flasche Gin und eine Flasche Martini Rosso. Nachdem sie bezahlt und ein wenig herumgealbert hatten, verschwanden sie mit den Getränken durch eine Hintertür mit der deutlichen Aufschrift Toilette. Ich ließ anstandshalber 10 Sekunden vergehen, ehe ich ihnen folgte. Hinter der Tür lag ein Korridor. Links waren die Toiletten, rechts die Türen mit der Aufschrift Privat. Geradeaus ging es zum Biergarten. Ich stellte mich auf die Türschwelle wie jemand, der frische Luft schnappen will. An einem Tisch im hinteren Ende des Gartens saßen 7 bis 8 Ledergekleidete und tranken. Was sie sonst noch taten, konnte ich nicht erkennen. Ich war ganz offensichtlich zu früh dran. Ich beschloss, mir ein wenig die Füße zu vertreten. Ich stand auf einer Brücke, die über die Ruhr zum Gelände des verlassenen Hüttenwerks führte. Durch das Eisengitter des Tores sah man das frühere Pförtnerhaus. Dahinter die riesigen, stillen Montagehallen. Hast du mal Feuer? Das Mädchen hatte die Zigarette schon im Mund. Sie hatte kurzgeschnittenes rotes Haar und trug ein blau-weiß geringeltes Hemd. An den Füßen Turnschuhe und ebenso geringelte Socken. Ihr giftgrüner Rock endete 10 Zentimeter über den Knien. Nein, ich bin nicht Raucher. Woher kommst denn du? Berlin. So, was machst du denn da? Studieren. Und was machst du hier? Durchsuche eine Mitfahrgelegenheit. Wohin? Richtung Süden. Sonst suchst du nichts? Wer weiß? Italien könnte mich reizen. Fahr doch mit. Meinst du das im Ernst? Na klar. Gefall ich dir? Ja. Hast du wirklich kein Feuer? Wir schafften es gemeinsam, ihre Zigarette in Gang zu setzen. Sie nahm einen Zug und hielt sie mir hin. Die Zigarette roch seltsam würzig. Ich zog. Sie sah mich an und grinste. Ich zog noch einmal. Es war guter Shit. Und? Was? Hältst du? Ich griff in meine Tasche, zog ohne hinzusehen mein gesamtes Geld heraus und gab es ihr. Sie nahm es und steckte es ebenfalls ohne hinzusehen in ihre Tasche. Während der Transaktion führten wir telepathische Gespräche miteinander. Komm mit. Wir gingen am Fluss entlang bis zu einer kleinen Eisenbrücke, die zu einer kleinen Tür in der Werksmauer führte. Die Tür ließ sich mit einem leisen Quietschen öffnen. Wir schlüpften hindurch und standen auf dem dunklen Fabrikhof. Pass auf. Hier liegen überall Eisenträger. Wir stolperten auf ein Gebäude zu, das aussah wie ein ehemaliges Bürohaus. Es war 4 Stockwerke hoch und hatte ein Flachdach. Hinten am Haus war eine Feuerleiter, die auf das Dach führte. Wir stiegen hinauf. Soll hier oben. Kommst du öfter hierher? Ich wohne praktisch hier. Im Schatten eines größeren Kamins lag ein alter Militärschlafsack. Wir setzten uns. Die Dachpappe war noch warm von der Sonne des Tages. Man hatte von hier oben einen weiten Blick über das halbe Stadtviertel. Soll ich mich ausziehen? Mhm. Willst du was trinken? Ich hab Whisky. Nein, danke. Ich sah die Scheinwerfer über die Autobahn flitzender Autos. Ich sah den spärlichen Mond über dem Dachfirst des grünen Baums. Ich sah meine Partnerin, die sich ihr gestreiftes Hemd über den Kopf zog. Ihre Brüste waren klein und schneeweiß. Wie heißt du eigentlich? Biggie. Bist du von hier? Komische Frage. Kennst du eine Edith Westhoff? Wer soll denn das sein? Meine Cousine. Ich denke, du bist aus Berlin. Ich bin hier aufgewachsen. Mein Vater war der, der kürzlich überfahren wurde. Was war dein Vater? Edith soll entführt worden sein. Wer sagt das? Ihr Freund. Den haben sie zusammengeschlagen. Wer? Wer sagt, eine Bande von Nazis. Ach, die. Kennst du die? Die kennt hier jeder. Wir leben im Krieg mit denen. Im Krieg? Was ist jetzt? Soll ich mich weiter ausziehen? Ist das eilig? Du weißt auch nicht, was du willst. Was ist denn das? Plötzlich schoss auf dem Parkplatz neben dem grünen Baum eine riesige Stichflamme empor. Dann folgte ein gewaltiger Knall. Flammen breiteten sich aus und schwarzer Qualm stieg auf. Ist ja irre. Eine Tankexplosion. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Wieder explodierte ein Tank mit gewaltigem Krachen. Ich sah schattenhafte Gestalten auf dem Parkplatz umherlaufen. Dann hörte ich kurze, peitschende Geräusche wie Schüsse. Ich kroch zur Dachkante, um besser sehen zu können. Die Feuersbrunst hatte die Lastwagen voll erfasst. Eine mächtige, schwarze Rauchwolke verdunkelte den Himmel. Ich sah mich nach meiner Partnerin um. Sie war verschwunden. Das Haus meines Onkels wirkte auf eine beunruhigende Weise leblos. Ich hatte Sturm geklingelt, aber niemand hatte geöffnet. Natürlich konnte meine Tante auch einkaufen gegangen sein, aber eine innere Stimme riet mir nicht an, sowas Harmloses zu glauben. Ich ging um das Haus herum und spähte durch die Verandatür ins Wohnzimmer. Inzwischen beobachtete mich wahrscheinlich schon die halbe Nachbarschaft durch die Gardinen. Desungeachtet suchte ich mir einen größeren Stein, schlug damit das Glas der Verandatür ein, öffnete die Tür und ging ins Haus. Tante Martha? Ich warf einen Blick in die Küche und ging dann ins Arbeitszimmer meines Onkels. Dort herrschte peinliche Ordnung. Aktenordner standen in Reih und Glied. Das Zimmer gegenüber war das eheliche Schlafzimmer. Die Tür war geschlossen. Ich öffnete sie und sah vorsichtig durch den Spalt. Meine Tante lag im Bett, die Decke bis zur Kinnspitze gezogen, das Gesicht weiß wie das Laken. Die Nase ragte steil und spitz in die Höhe. In diesem Augenblick klingelte es. Ich öffnete. Vor mir standen zwei Polizisten. Guten Tag. Sind Sie der Hausherr? Nein, ich bin hier zu Gast. Wieso? Er soll eingebrochen worden sein. Ein Nachbar hat uns angerufen. Das war ich. Meine Tante hat einen Selbstmordversuch begangen. Sie liegt oben im Bett. Ich muss den Rettungsdienst verständigen. Der Rettungswagen kam ebenso schnell, wie die beiden Polizisten gekommen waren. Aber er kam dennoch zu spät, um etwas zu retten. Meine Tante musste die Tabletten vor mehr als 24 Stunden genommen haben. Eine Viertelstunde später war sie unterwegs zur Leichenhalle oder wohin immer sie sonst die toten Selbstmörder bringen. Die Polizisten waren nach einem Blick in meinen Personalausweis gegangen. Ich saß verstört in dem leeren Haus und wusste nicht, was ich tun sollte. Der Instinkt oder was immer es war, trieb mich ins Arbeitszimmer meines Onkels. Ohne zu wissen, was ich wollte, begann ich zu suchen. Ich öffnete Schubladen und Schreibtischfächer voll mit ordentlich aufgestapelten Papieren. Im rechten Seitenfach entdeckte ich eine Art geheimes Lustdepot in Form zweier Flaschen ausgezeichneten Cognacs, mehrerer Zigarrenkisten und eines Buches, das den interessanten Titel »Strenge Liebe« trug. Anscheinend las mein Onkel neben seinen juristischen Akten auch Sadopornos und genehmigte sich dabei einen Schluck vom Feinsten. Ich zog die verborgenen Schätze hervor. Dabei stellte ich fest, dass eine der Zigarrenkisten verblüffend schwer war. Ich öffnete sie. In der Zigarrenkiste lag eine Pistole. Sie war schwarz und schwer und offensichtlich geladen. Nachdem ich mich von meiner Überraschung erholt hatte, warf ich einen Blick in das Buch. Schon die Einleitung belehrte mich, dass ich meinen Onkel verkannt hatte. Strenge Liebe war kein Porno. Es war eine Anleitung für ratlose Eltern zum Umgang mit drogensüchtigen Kindern, verfasst von einem amerikanischen Psychologen-Ehepaar. Das Buch war nicht sehr dick. Das Thema interessierte mich, ich beschloss es zu lesen. Ich ging ins Wohnzimmer, setzte mich in einen Sessel und schenkte mir von meines Onkels vierfach besternten Cognac ein. Dann begann ich zu lesen. Ich las das Buch in einem Zug durch, dabei fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Erwin Blömert war Inhaber eines bekannten Möbelgeschäfts in Ruhrkirchen. Sein Haus war nicht eben klein, aber es reichte nicht ganz zur Villa. Die Gegend war gehobener Mittelstand. Ich drückte auf den Klingelknopf an der Gartenpforte. In einem der Torpfosten knackte ein Lautsprecher. Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Michael Westhoff. Ich würde gern Gisela besuchen. Ich kannte die Familie Blömert aus lang zurückliegenden Tagen. Mein bester Freund war in der Blüte der Pubertät mit Gisela Blömert gegangen. Seitdem hatten wir uns 10 Jahre lang nicht gesehen. Guten Tag, Frau Blömert. Ich weiß nicht, ob Sie mich noch kennen. Guten Tag. Ich war früher mal mit Gisela befreundet. Aha. Ich hörte, dass sie auch Germanistik studiert und ich möchte eventuell an ihre Universität wechseln und gern was darüber von ihr erfahren. Ja. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ich störte nicht. Und so durfte ich an Frau Blömerts freundlichem Willkommenslächeln vorbei zu Giselas Zimmer gehen. Guten Tag, Gisela. Ist lange her. Das kann man wohl sagen. Mein Name ist Michael Westhoff. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt. Na klar. Gott sei Dank, also kennst du mich noch. Was erleichtert mir die Sache? Was erleichtert es dir? Fragen zu stellen. Ich fürchte, der Grund meines Besuchs wird dir etwas seltsam vorkommen. Ich höre. Komm, setz dich. Ich begann zu erzählen. Von Alpha bis Omega. Vom Tod meines Vaters bis zu dem meiner Tante und dem seltsamen Fund im Schreibtischfach meines Onkels. Kennst du das? Zu guter Letzt legte ich das Buch auf den Tisch. Ich weiß nicht. Moment mal. Ich glaube, meine Eltern haben das auch. Ich dachte, das wäre ein Porno. Ist ein Leitfaden für Eltern zum Umgang mit drogensüchtigen Kindern. Er gibt ein paar höchst seltsame Ratschläge. Meine Schwester ist drogensüchtig. Wie hieß sie nochmal? Vera. Sie ist 16. Wo ist sie jetzt? Weg. Zur Therapie. Irgendwo in Bayern. Weißt du, ob sie mit meiner Cousine befreundet war, Edith Westhoff? Nein, weiß ich nicht. Kanntest du meinen Onkel, Paul Westhoff? Nicht gut. War ein paar Mal hier, glaube ich. Weißt du, warum der hier war? Nein. Meine Cousine ist wahrscheinlich ebenfalls drogenabhängig. Mein Onkel hat einen Verein gegründet, der sich Verein für elterliche Selbsthilfe nennt. Ist dir darüber was bekannt? Nein. Ich habe bei meinem Onkel eine Mitgliederliste des Vereins gefunden. Nicht wenige Leute, einige stadtbekannte Namen. Jedes Mitglied zahlte um die 100 Mark Monatsbeitrag. 100 Mark im Monat? Das ist viel Geld. Gibt auch Belege darüber, wofür das Geld verwendet worden ist. Mein Onkel war offensichtlich so eine Art Schatzmeister des Vereins. Der Verein zahlte allmonatlich einen größeren Betrag an einen gewissen Russek. Sagt dir der Name was? Russek? Nee, nie gehört. ist der Anführer einer Bande von Rechtsradikalen. Die Truppe hat bereits einiges auf dem Kerbholz. Wahrscheinlich haben sie meine Cousine entführt und ihren Freund halb totgeschlagen. Was? Ja, gestern Nacht haben sie wahrscheinlich eine Kneipe und ein halbes Dutzend Lastwagen in Brand gesteckt. Ich nehme an, dass sie auch was mit dem Tod meines Vaters zu tun haben. Und sie werden, den Papieren meines Onkels zufolge, von dem Selbsthilfeverein finanziert, dem auch deine Eltern angehören. Nee, Michael, das glaube ich nicht. Das wäre ja kriminell. Ich würde gern deine Eltern danach fragen. Bist du deswegen hergekommen? Hm. Wenn das stimmt, was du sagst. Ja? Das wäre ein Hammer. Wir gingen rüber. Gisela wies mich ins Wohnzimmer und holte ihre Mutter. Sie war mehr als unbehaglich, während ich auf sie wartete. Schließlich kamen sie, beide mit demselben Stirnrunzeln, und nahmen auf den Sessel mir gegenüber Platz. Frau Blöhm hatte auf eine Art und Weise, die durchblicken ließ, dass sie dort keine Sekunde länger sitzen würde, als sie es unter Anspannung äußerster Höflichkeit für angemessen hielt. Ich entschuldigte mich für meine Zudringlichkeit, dann legte ich das Buch auf den Tisch. Kennen Sie dieses Buch? Ja, wir haben es gelesen. Hat es Ihnen mein Onkel gegeben? Ist Herr Westhoff Ihr Onkel? Ja. Mein Onkel hat einen Herzinfarkt erlitten. Ach, das tut mir leid. Wie geht es ihm? Er ist nicht bei Bewusstsein. Das tut mir leid. Soviel ich weiß, hat mein Onkel einen Verein gegründet. Eine Art Selbsthilfeverein für Eltern drogenabhängiger Kinder. Wie ich aus der Mitgliederliste ersehe, waren Sie auch Mitglieder dieses Vereins. Das ist richtig. Ihr Onkel hat uns für den Verein gewonnen. Wir sind ihm dafür sehr dankbar. Der Verein hat uns sehr geholfen, mit gewissen Dingen fertig zu werden. Ich möchte mich nicht in Ihre Familienangelegenheiten einmischen. Das tun Sie bereits. Ich habe Gründe, mich für diesen Verein zu interessieren. Ich würde lieber meinen Onkel danach fragen, leider ist das unmöglich. Ich will Sie auch nicht allzu lange belästigen. Kennen Sie einen Franz Russek? Nicht persönlich. Aber dem Namen nach. Ich bin nicht bereit, mit Ihnen darüber zu sprechen. Ich lasse mich hier in meinem Haus keinem Verhör unterziehen. Jedenfalls nicht von einer Privatperson. Ich habe bei meinem Onkel Unterlagen gefunden, aus denen hervorgeht, dass der Verein, dem Sie angehören und dem Sie Beiträge zahlen, einen rechtsradikalen Schlägertrupp finanziert, dessen Anführer dieser Franz Russek ist. Ich weiß, dass diese Bande Gewaltverbrechen begeht und begangen hat. Ich werde die Unterlagen der Polizei übergeben. Sie werden mit einer Untersuchung rechnen müssen. Wollen Sie mir drohen? Ich möchte wissen, ob Bürger dieser Stadt eine Verbrecherbande finanziert haben und was Sie sich dabei gedacht haben. Das will ich Ihnen sagen. Wir hatten gar keine andere Möglichkeit. Mutti. Halt du dich da raus. Wer hier die Verbrecher sind, darüber erlaube ich mir, anderer Ansicht zu sein als Sie. Für mich sind diejenigen Verbrecher, die auf den Schulhöfen unschuldige Kinder zum Drogenkonsum verleiten. Und für mich sind diejenigen mitschuldig, die nichts gegen diese Verbrecher tun. Jeder Mann in dieser Stadt weiß, in welchen Lokalen die Drogen vertrieben werden. Die Polizei kennt jeden einzelnen Rauschgifthändler. Dennoch passiert nichts. Die Lokale werden nicht geschlossen, die Händler werden nicht verhaftet. Sie können ungestört Kinder ruinieren und Familien ins Unglück stürzen. Wissen Sie, wie einem als Mutter einer rauschgiftsüchtigen Tochter zumute ist? Nein, das wissen Sie nicht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn! Ihr Onkel hat uns einen Weg gezeigt, wie wir endlich aus diesem Elend heraus konnten. Wie wir endlich etwas unternehmen konnten. Nicht bloß passiv dasitzen und zusehen, wie die Kinder sich zu Tode spritzen. Ich kann das alles nicht fassen. Solange es diese Drogenlokale gibt, solange wird es auch Drogenabhängige geben. Man muss diese Lokale schließen. Man muss die Verbrecher, die dort mit Drogen handeln, vertreiben. Sie dürfen nicht mehr an die Jugendlichen herankommen und die Jugendlichen nicht mehr an sie. Sonst nützt die ganze Therapie nichts. Weil die Kinder sofort anschließend wieder in diese Szene gelockt werden. Wir haben mit hohen Polizeibeamten gesprochen. Sie haben uns erklärt, die Polizei sei machtlos. Also mussten wir selbst Maßnahmen zum Schutz unserer Kinder ergreifen. Und darum haben Sie Russek engagiert? Das hat Ihr Onkel getan. Ich weiß nicht, woher er ihn kannte. Ich weiß auch nicht, ob er ein Rechtsradikaler ist. Jedenfalls hat er versprochen, den Drogenhändlern die Hölle heiß zu machen und dafür zu sorgen, dass sie verschwinden. Dafür haben wir ihn bezahlt. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Er hat ganze Arbeit geleistet. Gestern Nacht ging der grüne Baum in Haspe in Flammen auf. So, erwarten Sie nicht von mir, dass ich das bedauere. Der grüne Baum war das schlimmste Lokal von allen. Und möglicherweise sind dabei auch Menschen mit in den Flammen aufgegangen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Mutti, Bist du wahnsinnig? Gisela, was fällt dir ein? Ich habe es nicht nötig, mich für meine Handlungsweise zu rechtfertigen. Vor dir nicht und vor ihnen schon gar nicht. Wir tun schließlich nichts anderes, als zu versuchen, was wieder zu reparieren, was eure Generation zerstört hat. Wer wollte denn die Welt verändern? Wer hat alles untergraben und in Zweifel gestellt? Wer hat uns zu Spießern erklärt und unsere Grundsätze verlacht? Ihr und eure Apo habt Kinder wie Vera verunsichert, bis sie schließlich nicht mehr wussten, woran sie glauben sollten und stattdessen in Traumwelten verschwanden. Darüber, mein liebes Kind, solltest du einmal nachdenken, statt mir Vorwürfe zu machen. Und Sie, Herr Westhof, verlassen Sie jetzt bitte mein Haus. Ich erhob mich gehorsam, schulterte die Zentnerlast der Wahrheit und verließ die zertrümmerte Familienidylle. Draußen auf der Straße fiel mir ein, dass ich mein Exemplar der strengen Liebe auf dem Wohnzimmertisch vergessen hatte. Aber der Elefant konnte sich nicht entschließen, noch einmal in den Porzellanladen zurückzugehen. Vielmehr zog es mich in die Höhle des Löwen. Also fuhr ich nach Haus. Die Pistole in meiner Jackentasche verlieh mir die nötige Zuversicht. Hatte geklingelt. Nun war es zu spät, wegzulaufen. Guten Tag, Frau Rusek. Guten Tag. Mein Name ist Westhoff. Kein zähnefletschender Schäferhund sprang mir an die Kehle, kein Hausherr stürzte sich mit tierischem Gebrüll auf mich. Stattdessen öffnete eine zierliche Frau in einer blauen Kittelschürze die Tür. Könnte ich vielleicht Herrn Rusek sprechen? Mein Mann ist leider nicht da. Das war dumm. Kann ich ihn irgendwo erreichen? Er ist mit dem Hund weg, zum Dressurplatz. Dressurplatz? Können Sie mir vielleicht sagen, wo das ist? Ich weiß nicht, ob Sie sich hier auskennen. Sind Sie ein Verwandter von Paul Westhoff? Ja, ich bin sein Neffe. Seinetwegen bin ich hier. Mein Onkel hat einen Herzinfarkt. Er liegt im Krankenhaus. Ist nicht sicher, ob er... Er sieht nicht gut aus. Um Gottes Willen, so plötzlich. Kommen Sie doch rein. Danke. Bitte kommen Sie doch hier rein. Danke schön. Schrecklich, dieser Lärm. Das geht so den ganzen Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Tja, Sie wissen vielleicht, dass meine Cousine, Onkel Pauls Tochter, von zu Hause weggelaufen ist. Mein Onkel hat mich gebeten, nach ihr zu suchen. Er meint, ihr Mann wüsste vielleicht was darüber, wo sie zu finden sein könnte. Davon hat er mir nichts gesagt. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Hoffentlich ist ihr nichts Schreckliches passiert. Man hört ja so viel heutzutage. Tja. Wann kommt ihr Mann denn wieder zurück? Wahrscheinlich gegen Abend. Mein Onkel wird Ihnen das Geld, fürchte ich, diesen Monat nicht bringen können. Aber das macht doch nichts. Hauptsache, er wird wieder gesund. Aber das Geld ist doch sicher sehr wichtig für Ihren Mann. Hoffentlich kommt er deswegen nicht in Schwierigkeiten. Das glaube ich nicht. Obwohl ihm der Verein ja sehr am Herzen liegt. Verein? Ja, sicher. Das Geld ist nicht für uns persönlich bestimmt. Hat Ihnen Ihr Onkel das nicht gesagt? Nicht so genau. Mein Mann hat einen Verein für Hundefreunde gegründet. Sie dressieren dort Schäferhunde. Mein Mann liebt Hunde über alles, vor allem Schäferhunde. Irgendwann soll der Verein ja wohl auch mal was einbringen. Mein Mann versteht viel von Hundedressur. Er macht das ja jetzt schon praktisch hauptberuflich. Was hier im Haus zu tun ist, das mache ich. Bis auf die größeren Reparaturen. Der Verein zahlt Ihren Mann dafür, dass er Hunde dressiert? Ja. Sie haben einen eigenen Dressurplatz draußen am alten Kalkwerk. Da ist so eine große Wiese. Sie haben ihn selbst eingerichtet. Ich bin nur einmal dort gewesen, um die Räume auszufegen, die der Verein gemietet hat. Die sind hinten drin im alten Kalkwerk. 3 Räume voll mit Schutt und Gerümpel. Ich habe eine ganze Woche gebraucht, bis ich das sauber hatte. Meinen Sie das alte Kalkwerk oben an der Ruhr? Das kenne ich, da habe ich als Kind öfter gespielt. Ja, genau. Da ist der Dressurplatz. Mein Mann müsste jetzt dort sein. Wollen Sie dahin? Haben Sie ein Auto? Leider nicht. Es fährt leider kein Bus dorthin. Zu Fuß ist es ein bisschen weit. Vielleicht versuche ich es lieber nochmal hier. Heute Abend vielleicht, wenn es Ihnen recht ist. Das ist mir schon recht. Sagen Sie, sind Sie nicht der Sohn von dem Herrn Westhoff, der hier im Haus gewohnt hat? Ich meine, Sie jetzt zu kennen. Sie haben sich allerdings etwas verändert gegen früher. Aber Sie haben doch hier gewohnt. Ja, das bin ich. Sie kamen mir doch gleich so bekannt vor. Mein Gott, Sie haben ja wirklich viel durchgemacht in der letzten Zeit. Das Unglück mit Ihrem Herrn Vater. Und jetzt auch noch Ihr Onkel. Der war an dem Abend, wo das mit Ihrem Vater passierte, noch hier bei uns. Ach ja? Ja. Er kommt ja immer am ersten Samstag im Monat. An dem Tag war er etwas später gekommen als sonst. Ich dachte schon, er käme nicht mehr. Der Spätfilm lief schon eine ganze Weile. Es ist bestimmt schon nach 11 gewesen. Sonst kommt er immer kurz nach 8. Was, mein Onkel war an diesem Samstag um 11 Uhr nachts hier in Haspe? Er war sogar hier bei uns. Es lief so ein amerikanischer Film im Fernsehen. Ihr Onkel war wohl etwas krank, jedenfalls sah er blass aus. Ich habe ihm einen Schnaps angeboten, aber er hat abgelehnt. Er sagte, er müsse noch fahren. Fahren? War er mit seinem Wagen hier? Ja, natürlich. Moment mal, das ist jetzt sehr wichtig. Sie sind ganz sicher, dass mein Onkel an jenem Samstag um 11 Uhr mit seinem Wagen hier war? Ja, ich weiß nicht. Ich habe den Wagen ja nicht gesehen. Aber er hatte denselben Wagenschlüssel dabei, den er immer hatte. Da ist so ein Anhänger dran, den kenne ich gut an. Den erinnere ich mich. Er hat den Schlüssel hier auf den Tisch gelegt, während er mit meinem Mann sprach. Und sie sind nach nebenan gegangen. Ich habe noch gedacht, hoffentlich vergisst er den Schlüssel nicht. Deswegen habe ich darauf geachtet. Es war bestimmt derselbe Schlüssel, den er immer hatte. Wann ist mein Onkel von hier weggegangen? Er hat etwas länger mit meinem Mann gesprochen, so eine halbe Stunde vielleicht. Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Aber es muss schon so gegen 12 gewesen sein. Vielleicht war es auch schon Mitternacht. Ich war jedenfalls ziemlich müde. Länger als bis Mitternacht schaffe ich es meistens nicht. Mein Vater wurde kurz nach Mitternacht ein paar Minuten von hier entfernt überfahren. Ja, schrecklich, nicht wahr? Und sein Bruder so nah dabei. Er hätte es ja fast noch miterleben können. Furchtbar, wenn man sich das vorstellt. Mit anzusehen, wie der eigene Bruder überfahren wird. Das ist unmöglich aus allernächster Nähe. Ja, schrecklich. Ich danke Ihnen, Frau Rusek. Ich komme wieder bei Ihnen vorbei. Auf Wiedersehen, Herr Westhoff. Das mit Ihrem Vater tut mir wirklich sehr leid. Wer viel fragt, kriegt viele Antworten. Da hatte ich es. Mein Vater war kurz nach Mitternacht überfahren worden. Mit dem Wagen meines Onkels, der angeblich gestohlen worden war. In Wirklichkeit hatte er ihn kurz vor Mitternacht selbst gefahren. Mein Onkel hatte meinen Vater überfahren. Ich fühlte mich krank. So krank wie Haspe. Das alte Kalkwerk lag auf einem Gelände, das seiner Eroberung durch das Unterholz des nahen Waldes schon lange keinen Widerstand mehr entgegensetzte. Der Charme und die Stille des Verfalls umgaben das verlassene Gebäude. Durch zerbrochene Fensterscheiben konnte man Blicke in die mit weißgrauem Schutt gefüllten Räume werfen, so zumindest an der Vorderseite des Gebäudes. Rückwärtig waren die Fenster erneuert, teilweise mit Brettern vernagelt. Gleich der erste Raum, in den ich sah, schien der Versammlungsraum des Hundedressurvereins zu sein. Die Einrichtung einer Baubude. Seltsamerweise war im Fenster zu diesem Raum eine Scheibe zerbrochen. Es verschaffte mir die Möglichkeit, problemlos einzusteigen. Der Raum, in dem ich stand, auch entfernt nach Hund und ungewaschenen Oberhemden. Eine Tür führte in einen schmalen, dämmerigen Gang. Es roch muffig. Die nächste Tür rechts war aus massivem Holz mit einem Eisenriegel, der offensichtlich aus der Wand gebrochen worden war. Ich öffnete die Tür. Der Raum dahinter war schmal, finster und stank. Eine dünne Matratze lag auf dem Fußboden. Anscheinend eine Zelle, in der nur noch die Ratten fehlten. Ich ging weiter zur nächsten Tür, ein paar Meter entfernt auf derselben Seite des Ganges. Die Tür stand offen und ich ging hindurch in den dahinterliegenden Raum. Ich sah nur noch, dass der Raum hell und groß war. Dann bekam ich einen Schlag auf den Hinterkopf und fiel bewusstlos zusammen. Als ich erwachte, war mein Schädel von grellem Schmerz erfüllt und mir war schlecht. Noch konnte ich nicht ewig auf dem Betonboden liegen bleiben. Also raffte ich mich unter Höllenqualen auf. Ich musste die Augen schließen, damit mir die Augäpfel nicht aus dem Schädel sprangen. Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis ich mich wieder berappelt hatte und sicher auf den Beinen stand. Es dauerte noch eine Weile, bis ich bemerkte, dass man mir die Taschen geleert hatte. Meine Pistole oder die meines Onkels war verschwunden. Ich tastete mich wie der versoffene Schwiegersohn an der Wand lang hinaus in den Gang. Dort war es jetzt heller. Die eiserne Tür, die zu den vorderen Räumen führte, war geöffnet worden. Dort lag ein Mann auf dem Boden. Ein Mann in einer schwarzen Uniform und in einer Blutlache. Neben ihm ein Hund mit blutverschmiertem Fell. Zehn Minuten später traf ich auf die erste Telefonzelle. Polizei Ruhrkirchen? Westhoff, ich muss Dr. Rover sprechen, dringend. Ich verbinde. Ich wurde mit Rover verbunden. Die Mitteilung, ich hätte eine Leiche gefunden, brachte die Dame keineswegs aus der Ruhe. Wie war Ihr Name? Westhoff. Einen Augenblick, ich verbinde. Rover? Ich bin hier beim alten Kalkwerk, etwas außerhalb von Haspel. In der Nähe ist ein Hundedressierplatz. In dem Gebäude liegen ein toter Mann und ein toter Hund. Beide wurden erschossen. Der Mann heißt Russek, den Namen des Hundes kenne ich nicht. Von wo sprechen Sie? Von der Telefonzelle. Bleiben Sie dort, wir kommen hin. Nein, ich habe noch was vor. Hören Sie? Nein, ich höre nicht mehr. Ich schaffte es in 17 Minuten bis zum Hüttenweg. Im Flur des Hauses Nummer 9 quoll mir der übliche Treppenhaus-Mief entgegen. Im Parterre wurde, als ich vorbeiging, eine Tür einen Spalt breit geöffnet und das Auge des uralten Hausdrachen funkelte mir entgegen. Das brachte mich auf einen kühnen Gedanken. Ich ging auf die Tür zu, sie wurde augenblicklich zugeklappt. Ich klingelte, natürlich öffnete niemand. Ich schlug und trat gegen die Tür. Zum Schluss lehnte ich mich 10 Sekunden lang gegen die Klingel. Dann ging ich hinauf in den ersten Stock. Ich trat durch die zerbrochene Tür in die mir wohlbekannte Küche. Diesmal streckte man mir kein Messer entgegen, sondern eine Pistole. Ach, das ist ja ein netter Empfang. Guten Tag, Edith. Tag, Biggie, lange nicht gesehen. Was willst du denn hier? Nur meine Pistole abholen. Mann, verschwinde! Im Raum waren 4 Menschen, außer mir. Eine von ihnen kannte ich sowohl mit Namen als auch vom Sehen. Es war Biggie, meine Freundin vom Dach, die mit dem Ringelpullover. 2 der Anwesenden kannte ich vom Sehen, aber nicht mit Namen. Es waren jene falsche Edith, die ich in dem besetzten Haus getroffen hatte und die so wild auf mein Sparbuch gewesen war, und jener ledierte junge Mann, den ich schon einmal in dieser Wohnung getroffen und in die Flucht gejagt hatte. Die 4. im Bunde kannte ich mit Namen, aber nicht vom Sehen. Es konnte jedoch, meinem fotografischen Gedächtnis zufolge, niemand anderes sein als meine vermisste Cousine Edith. Was ist denn mit meiner Cousine los? Was soll mit dir los sein? Er sieht aus, als ging's ihr nicht gut. Ah, verschwinde, Typ. Man, wir haben Besseres zu tun, als mit dir hier zu quatschen. Das kann ich mir vorstellen. Ihr sitzt ganz schön in der Tinte. Wo sitzen wir? Warum habt ihr Russek erschossen? Was haben wir? Dieses Schwein. Wolltet ihr mir den Mord in die Schuhe schieben? Dann hättet ihr die Pistole da lassen müssen. Quatsch, das war Notwehr. Na, lass dich doch nicht auf den ein. Das geht dir noch überhaupt nichts an. Warum habt ihr mich niedergeschlagen? Was habe ich euch getan? Was hattest du denn da zu suchen, Mann? Dasselbe wie ihr. Edith. War sie da? Was denkst du denn? Wir haben sie rausgeholt. Sonst säße sie immer noch in diesem Dreckloch. Dachte ich mir. Sie sieht ja schlimm aus. Sie gehört ins Krankenhaus. Krankenhaus? Niemals. Was habt ihr sonst vor? Wir hauen zusammen ab. Ach, sag ihm doch noch, wohin wir gehen. Ja, am besten wäre es, ihr geht zur Polizei. Zu den Bullen. Du hast sie wohl nicht alle. Was habt ihr denn zu befürchten? Das mit Rüssek war Notwehr. Woher weißt denn du das? Kannst mir vorstellen. Er hatte mich niedergeschlagen und wollte gerade abhauen. Er ging die Tür auf und Rüssek kam rein. Mit seinem Hund. Ihr kriegt Panik, dann hat einer von euch geschossen. Genau so war's. Schnauze. Wieso denn? Er weiß ja doch Bescheid. Der steckt doch mit einem Bullen unter einer Decke. Wieso hat er uns eigentlich so schnell gefunden? Wo solltet ihr denn sonst sein? Entweder hier oder auf dem Dach. Und woher wusstest du, dass wir es waren? Hab's erraten. Wollte nicht endlich mal die Pistole wegstecken? Ich sag dir zum letzten Mal. Mach, dass du wegkommst. Komm fort. Vorher hätte ich allerdings noch eine Frage an dich. Zwei Fragen. Also, erstens, wie heißt du überhaupt? Geht dich einen Dreck an. Das ist ein komischer Name. Ha, Witzbold. Na schön. Zweite Frage. Wer hat Happy umgebracht? Wer ist denn Happy? Wurde in der Ruhr versenkt. Beim Wagen. Dem Wagen, mit dem mein Vater überfahren wurde. Hier, unsere falsche Edith hat ihn in eine bestimmte Wohnung geschickt. Am nächsten Morgen war er tot. Und nur sie wusste, wo er war. Stimmt das, Witter? Ach, Witter. Ach, Quatsch. Der Typ, der spinnt sich irgendwas zusammen. Willst du etwa leugnen, dass du Happy in unsere Wohnung geschickt hast? Er sollte dort auf mich warten und mich dann zu dir bringen. Ursprünglich wolltest du wahrscheinlich selber dort auf mich warten. Aber dann wurde es dir wohl zu brenzlig, so mitten in der Höhle des Löwen. Immerhin wohnt Rüssek im selben Haus. Das heißt, er wohnte. Also hast du jemanden geschickt, der von allem keine Ahnung hatte und der deshalb auch keine Angst hatte, sich dort aufzuhalten. Er war so arglos, dass er sich sogar was zu essen kochen wollte. Den Topf mit dem verbrannten Reis noch gefunden und wahrscheinlich hat er sich auf diese Art verraten und seine Mörder herbeigelockt. Ich nehme an, es war Rüssek. Der hielt ihn für einen von euch und dachte, wäre eine gute Gelegenheit, ihm den Mord an meinem Vater in die Schuhe zu schieben. Der kaputte Wagen stand schließlich immer noch in irgendeinem Versteck, wurde Zeit, ihn loszuwerden, also nahm er die Gelegenheit wahr, setzte den bewusstlosen Happy in den Wagen und fuhr ihn in die Ruhe. So könnte es gewesen sein. Was ist das für eine Geschichte? Noch nie von gehört. Ich wusste nicht, dass er tot ist. Mein Onkel. Er muss einen furchtbaren Schreck bekommen haben, als er es erfuhr. Also, ich nehme an, er hat es erfahren. Wahrscheinlich wollte er zur Polizei gehen, um sich zu stellen. Deswegen haben sie wohl auch Edith entführt. Um zu drohen, sie würden sie umbringen, wenn er zur Polizei ginge. Immerhin hatten sie inzwischen eines auf dem Kerbholz. Brandstiftung, schwere Körperverletzung. Mord. Diese Schweine. In der Nacht, als mein Onkel meinen Vater überfuhr, muss er sich an Rüssek um Hilfe gewandt haben. Sie haben den Wagen irgendwo versteckt, vielleicht beim alten Kalkwerk. Die Sache hat mein Onkel aber stärker mitgenommen als erwartet. Er ist alles andere als kaltblütig. Bei meiner Ankunft hier sah er schon ziemlich fertig aus. Und außerdem war Edith verschwunden. Wo war die eigentlich die ganze Zeit? Hier? Ja. Warum ist er abgehauen? Hat das mit der Sache zu tun? Edith hatte die ganze Zeit über kein Wort gesagt. Sie sah aus, als bekäme sie nur sehr wenig von dem, mit was geredet wurde. Sie stand da und zitterte wie Espenlaub. Ich verstehe nicht viel davon, aber wenn ich mich nicht irrte, dann nannte man ihren Zustand Cold Turkey, verbunden mit einem hochgradigen Schock. Sie gehörte dringend in ärztliche Behandlung. Ach Mensch, lass Edith in Ruhe. Die hat überhaupt nichts mit zu tun. Womit? Ja, mit dem Unfall. Es war ein Unfall? Klar, natürlich. Was denn sonst? Es war einfach Pech. Wie ist das passiert? Wie kann ein solcher Unfall passieren? Die Straße ist hell und schnurgerade. Selbst wenn man schnell fährt, kann man immer noch bremsen, wenn ein Betrunkener auf die Straße torkelt. Das ist recht ein Mann wie mein Onkel, der eher ein ängstlicher Fahrer ist. Warum fuhr er an dem Abend so schnell, dass er nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte? Der war nicht betrunken. Er hat kurz vorher noch einen Schnaps abgelehnt. Aber er war nervös. Warum? Sollen wir es ihm sagen? Nein! Was wisst ihr? Wie ist es passiert? Was habt ihr mit dem Tod meines Vaters zu tun? Was? Es war Pech, wir haben... Sei still! Wir haben ihn verfolgt. Ihr habt was? Wir waren mit unseren Motorrädern hinter ihm her. Wir wollten ihn erwischen und ihm einen Denkzettel verpassen, weil er diesen Schweinen Geld brachte. Woher wusstet ihr das? Von Edith. Wie war das? Los, genau! Wir haben vor der Tür auf ihn gewartet, als er bei Rusek war. Wir hatten es vorher schon versucht, aber ihn nicht gekriegt. Als er wieder rauskam, fuhren wir hinter ihm her. Wir wollten ihn abdrängen und ihn zwingen, anzuhalten. Dann wollten wir ihn aus dem Wagen holen. Aber er hielt nicht an. Er fuhr weg, wie eine gesenkte Sau. Wir sind so 10 Minuten durch Haspe gerast. Er vorne weg, wir hinterher. Den Rest kannst du dir erdenken. Es war ein Unfall. Ihr habt ihn gejagt. Und ihr seid weitergefahren, als mein Vater auf der Straße lag und verblutete. Ihr kotzt mich an. Edith. Was ist los mit dir? Sie ist ohnmächtig. Die muss ins Krankenhaus. Nee, da können wir sie nicht hin. Die muss ins Krankenhaus. Nein. Ich bringe sie hin. Einer von euch muss mir helfen. Los, verdammt nochmal, wer hilft mir? Ich. Vicky, sei doch nicht blöd. Da willst du in den Knast. Komm, wir können sie doch nicht verrecken lassen. Komm, wir legen sie erstmal auf die Matratze und holt einer von uns einen Krankenwagen. Wir beugten uns nieder zu ihr. In dem Moment kamen sie. Wir hörten die Stiefel poltern. Sie stießen, ohne zu klopfen, die Tür auf und standen mit gezogenen Waffen im Türrahmen. Es ging alles sehr schnell. Witter, die aufrecht stand und die Pistole festhielt, hob sie im Reflex hoch und richtete sie auf die Polizisten. 2 Schüsse knallten. Die Pistole polterte zu Boden, dann sank auch Witter zusammen. Der junge Mann, dessen Namen ich noch immer nicht wusste, stand da mit entgeistertem Gesichtsausdruck und hob langsam die Hände in die Höhe. Ich kniete neben Edith und rührte mich nicht. Die beiden Polizisten waren bleich wie die Wand. Das Ganze war natürlich meine Schuld. Ich hatte den Hausdrachen im Parterre dazu veranlasst, die Polizei anzurufen, indem ich ihr beinahe die Wohnungstür eingeschlagen hatte. Ich hatte das für eine gute Idee gehalten. Witter war nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde zusammen mit Edith ins Josefshospital gebracht. Wir anderen kamen zur Kriminalpolizei, wo wir in verschiedenen Zimmern ein paar Stunden lang verhört wurden. Noch während unserer Vernehmung wurden Ruseks Leute verhaftet. Und ich gab der Polizei die Mitgliederliste des Vereins Strenge Liebe. Ehrenwerte Namen. Ich glaube nicht, dass je eine der dort genannten Personen verhaftet worden ist. Ich kam, nachdem ich das Protokoll unterschrieben hatte, noch am selben Tag wieder frei. Alles in allem hatte ich mich zwar unbeliebt, aber nicht strafbar gemacht. Der andere junge Mann, der, wie ich bei der Gelegenheit erfuhr, Ralf König hieß, wurde in Haft genommen, weil er zugab, auf Rusek geschossen zu haben. Außerdem warfen sie ihm BTM-Straftaten vor. Drogengeschichten. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte meinen Onkel besuchen, Frau Westhoff. Einen Moment. Die Schwester im Josefshospital schenkte mir ein Lächeln, das es verdient gehabt hätte, eingerahmt und öffentlich ausgestellt zu werden. Ich wartete eine Weile. Schließlich kam ein Mann im weißen Kittel mit kräftigen Schritten auf mich zu. Er reichte mir die Hand, wobei er etwas murmelte, das so klang wie ein Name mit einem akademischen Titel, das jedoch ebenso gut herzliches Beileid bedeuten konnte. Kommen Sie. Wir gingen auf eine der verschlossenen Türen zu. Es war das Zimmer meines Onkels. Gehen Sie rein. Ich trat ein. Der Raum war kalt, steril und lichtdurchflutet. Mitten im Zimmer stand ein Bett, umgeben von Lebensrettungsmaschinen, den Todesengeln des 20. Jahrhunderts. Es war so still, dass selbst der Tod, wenn er ins Zimmer gekommen wäre, auf Zehenspitzen gegangen wäre. Aber der Tod würde nicht kommen. Er hatte seine Arbeit bereits getan. Ein Kopf mit bleicher, papierdünner Haut lag auf einem schneeweißen Kissen. Mehr war von dem Toten nicht zu sehen. Es war, als wäre mein Onkel ein Teil seines Bettes, keimfrei, glatt und kalt. Ein weißes Laken bedeckte seinen Körper. Weiß ist in Asien die Farbe der Trauer. Der Onkel von Dieter Hirschberg, zweiter und letzter Teil. Unter der Regie von Frank Hübner sprachen Jochen Schröder, Ariane Knauf, Anke Tegtmeier, Leonore Frankenstein, Angela Schmidt, Barbara Hinzen, Gerd Mayen und andere. Musik Stan Regal. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1987.